Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen Konserve Nummer 126. Ich schloss die letzte Konserve mit der Aussage, dass es schneit oder geschneit hatte, dies aber eine andere Geschichte sei. Was soll ich sagen, dem war sogar so. Es schneite Freitag und das Befahren der Einfahrten hatte verdichtete Fahrspuren hinterlassen. Die froren dann über Nacht durch und so durfte ich mich Samstag mit einer Scharre um die Entfernung des Eises kümmern. Mühselig, aber was will man machen? Sonntag musste ich dafür nix tun. Deshalb folgten wir der Einladung des Wetters und lavalierschrittierten durchs Winterwunderland des Brungasts. Doch hört selbst. Naja, tun wir schon wieder Pappkartons hinten auf der Scheibe. Und vorne auch. Bei einem gescheiten Auto frieren die Wischer nicht fest. Die haben ganz einfach eine Heizung da, wo die Wischer aufliegen. Auch schlecht isoliert, der Wagen. War gut, dass ich gestern noch das Eis vom Hof weggemacht habe. Ich gehe jetzt auf der Straße, das ist mir jetzt so rutschig. Also hier würde eine Blitze wirklich lohnen. Ne? Aber da bauen sie keine hin. Hier in diesem Betondschungel. Da heizen die immer wie die Bescheuerten. Es ist Sonntag, der 22.01.2023 und die letzten Tage hat's geschneit. Die Wiesen, die Wälder liegen unter einer teilweise etwas höheren, teilweise etwas flacheren Schneeschicht und wir befinden uns auf der Zuwegung zum Brungast an den Steinbrüchen vorbei. Tja. Jetzt hätte ich mich ja fast gelegt. Unterm Schnee ist hier überall Eis. Und sieht man aber nicht. Das war nicht witzig. Jetzt merke ich meinen Rücken wieder. So ein Scheiß. Ist ja normal, sind ja echte Helden, aber ist ja auch geil. Da hat Hochsitz mal eine ganz andere Dimension, wenn er die da oben auf den Bruchsteinen hat. Das ist ja da, wo die diese Gelbbauchunken-Biotop-Geschichte basteln. Ne? Das ist ja die Zufahrt dazu. Das ist natürlich ideal, wenn man da so ein Biotop hat, vielleicht mit so einem kleinen Teich, wo dann die Schweine saufen gehen. Ah, guck, hier, wo neulich das Wasser rausgelaufen ist, da haben sie jetzt eine Matte hingemacht, damit das nicht mehr direkt bis zum Trafo spritzt. Das war jetzt das Summen des Trafos. Wer weiß, wofür ich das mal brauchen kann. O-Töne. So wichtig. Ist auch jetzt mittlerweile hier eine riesen Halde. Nur das Loch da, das sieht man in der Regel gar nicht. Kommt man nicht dran. Wegen hier dem Heckenwall. Sodele. Wir sind jetzt oben, nicht ganz oben auf dem Brungast. Aber am dicken Herrgott. Den kennt ihr ja schon aus vielen vorherigen Konserven. Das ist ein Fußfall hier an einer Wegkreuzung. Diesmal hat er eine Schneehaube und überhaupt sieht die Landschaft ein bisschen anders aus als sonst. Moin. Lass uns ein Stück da hochgehen. Gehen wir halt nachher wieder runter. Ja, wer weiß. Dann können wir dann noch eine schöne Pause machen irgendwie. Also quasi, wir pausieren jetzt die da. Dann haben die Vorsprung. Wir kriegen vielleicht noch ein Foto hin. Ist auch nicht schlecht. Ja, kriegen wir auch noch hin. Ah, da kommen schon die Nächsten. Weil das ist nämlich von hier eigentlich ein schönes Bild. Wenn da nicht irgendein Hansel mitten durchtrampelt. Da Da geht's nicht drum. Ich will die Hansels nicht im Bild haben. Das ist es. So sieht man sie ja kaum, wenn sie vom Dunkeln sind. Unter den Bäumen oder in den Bäumen versteckt. Wird mir fast schneeblind hier. Ist aber hier ziemlich rutschig, finde ich. In der Spur. Moin. Hallo. Ah. Knuspereis. Grobstollen Edition. Ach man, meine Brille beschlägt, das ist mein Problem. Ich habe gar keine Maske auf. Nee, ich schwitze. Das ist es. Hupsi. Nee, die Brille ist so kalt und mein Atem ist so warm. Ich öl wie Tier unter dieser Kappe oder überhaupt auch in diesem Sweatshirt, weil wir sind ja diesen Berg raufgegangen. So wie in diesem Film. Der Mann, der auf einen Hügel stieg und von einem Berg wiederkam. Mhm. Kennst du? Der ist von dem Herrn James Bond. Wie hieß er denn noch? Pierce Brosnan. Ja, es wird wieder was geben. Da bist du aber weit weg. Ja, kannst ja rausschneiden. Du machst das schon. Das ist hier schweinerutschig, ey. Das geht mir so auf den Sack. War ja auch warm. Ist auch ein lustiger Trafo da. Hängt ein Schild Mittelspannung direkt neben dem Schild Hochspannung. Egal, Hauptsache Trafo. Sicherheitsabstände für Vodafone-Mobilfunkantennen. Vorn 14 Meter, oben unten 7 Meter bzw. 8,25 Meter, rechts links 7 Meter, dahinter 0. Ja, ich befinde mich gerade am Mobilfunkmast ehemaliger Fernsehumsetzer, Fernsehturm von unserem Ort. Und hier hängen lustige Schilder und es gibt hier einen sehr interessanten Schlüsselkasten. Das heißt, ihr kennt ja diese Schlüsselrohre, die es überall gibt. Und hier sind 1, 2, 3, 4, 5. Für 5 verschiedene Dienstleister gibt es hier Schlösser, mit denen man einen Schlüsseltresor öffnen kann. Einer scheint noch nicht verwendet zu werden. Da sehe ich kein Schloss. Das könnte eine Schutzkappe sein. Oder es gibt da einen sehr speziellen Schlüssel für so ein Magnetding oder so. Keine Ahnung. Wie das Makro. Sind wir wieder beim Mansplaining und deiner Kamera oder was? Findest du das Makro nicht? Nee. Einstellungen. Aha, Aufnahmevorschläge. Anleitung auf dem Bildschirm. Erweiterte Bildoptionen. Nee, da ist es nicht. Dann, da kann man das machen. Reinige das Objektiv. Mhm. Die böse. Filter oder Gesicht. Bewegungsaufnahme ein. Nein. Nerv nicht. Er macht es aber auch nicht automatisch. Mhm. Ja, aber da muss es ja was geben. Der sieht aber nicht sehr nach Jäger aus, dieser GM. Mehr. Hyperlapse, Hochformat-Video, Profi-Video, Super-Slow-Mo, Nacht. Aha, AR-Sohn. Ja, ja. Da war ich jetzt noch nicht. Ziehen, ah nee, das kann man irgendwo hinziehen. Das ist ja toll, was das hier alles so kann. Ach, nee, jetzt habe ich das hier unten auf, das wollte ich ja nicht. Single-Take, zurück. AR-Zone. Oh, Bixby-Version. Foto. Nacht. Ja, ist ja ganz komisch. Was hat denn der für ein Problem? Aber hier muss es doch einen Makro-Modus geben. Eigentlich ja. Muss uns nochmal bei Einstellungen gucken oder so. Ja, das ist ja ganz komisch. Muss doch hier Pro. Ah, hier kannst du sogar noch ISO und alles einstellen. Na, das ist ja lustig. Das war der Pro-Modus, aber muss ja auch noch einen anderen geben. Panorama, Essen, Single Take, Portrait, Profi, Video, Hyperlapse, Super Slow Mo. Das ist nur Portrait. Ja, ist ja ganz komisch. Da ist die Blitzgeschichte. Da ist Filter. Ne, auch nicht. Rohrkopien, ne. Tja, ich find's auch nicht. Gut, vielleicht danke. Macht's. Aber das ist ja ganz komisch. Solltest du das nicht automatisch machen? Ich bin jetzt nur froh, dass ich nicht alleine bin. Nee, das müsste man mal suchen. Vorsicht, rutschig. Tja, er ist ja bescheuert. Ja, nix mit Mansplaining, ne? Diesem komischen Samsung-Handy finden wir das Makro-Modus hier nicht. Unglaublich. Vielleicht einfach mal diese Beschreibung da einstellen. Vielleicht erzählt er dir dann, wenn du irgendwo nah dran bist, was ist. Oder weil die Kamera wirklich so dreckig ist, weil er sagte ja hier, mach doch mal sauber. Ja, das ist aber dann auch doof. Heißt das dann, dass es verkratzt ist? Ach so, dein Handy ärgert dich. Aha. Guck mal, da ist ein Specht, hier vorne auf dem ersten. Da flog er weg. Cool. Hörte sich ja so im ersten Moment an, als würde da irgendwie so ein Baum an einem anderen knacksen, ne? Weil es war nicht dieses typische Hämmern, was er sonst macht, aber das war jetzt cool. Aber er wollte auch nicht beobachtet werden von uns. Da war er eigen. Nö, beobachten finde ich doof. Da fliege ich jetzt mal weg. Genau, aber... Ja, gut. Er hat ja auch ein kleineres Gehirn. Wir. Und weil das so wenig Masse hat und irgendwie ganz speziell eingelagert aufgehängt ist, der hat da quasi so einen Stoßdämpfer dran. Ha, Stoßdämpfer. So einen Stoßdämpfer dran. Und deswegen stört ihn das nicht. Und er kriegt auch keine Kopfschmerzen von seiner Hämmerei. Mhm. Du würdest wahrscheinlich nicht mal die Frequenz hinkriegen, die er da an den Tag legt, wenn er denn da klopft. Aber... Bitte? Wenn du versuchst, den Bohrhammer mit deinem Kopf festzuhalten, dann hast du ungefähr die Frequenz. Aber danach hast du mindestens Kopfschmerzen. Aber dieses Winter Wonderland ist doch sehr schön heute. Das gefällt mir. Wenn es nicht so rutschig wäre, da wären vier Extremitäten schon praktischer gegen Umfallen. Ja, bei zweimal habe ich schon fast gedacht, ich renke mir den Rücken aus. Ja, das fand ich bei Star Wars immer schon so total bescheuert. Weißt du, diese Köpfe, die dann auf diesen zwei langen Beinen laufen, die du dann einfach mit einer Strippe aus dem Gleichgewicht bringen kannst, wenn das eine Beinchen hängen bleibt und er so in der Vorderbewegung ist und dann umfällt. Also wer sich sowas überlegt. Ja? Ja, nee, das war ja hier, was heißt Aliens? Sind ja eigentlich keine Aliens. Also wenn ich mir die so angucke, die sahen ja alle aus wie Leute. Also wie Menschen, wie Humanoide. Vielleicht lag es auch daran, weil Aliens könnten ja intelligenter sein und kämen gar nicht auf so eine bescheuerte Idee. Nee, aber könnte. Boah, ist schön. Hier die ganzen Halden und auch die Kontraste, das ist toll. Problem ist nur dieses Handy. Naja, wie auch immer. Erneut sind wir am dicken Herrgott. Wir hatten halt den kleinen Abstecher zum Mobilfunkturm gemacht und biegen jetzt mal auf die Umgehung ab, in der Hoffnung, dass da jetzt niemand ist, der mir in die Aufnahme quakt, außer meiner Holden. Da ist die Hoffnung genau andersrum, nämlich, dass sie auch mal was sagt. Ach, wäre das schön. Vielleicht solltet ihr der Holden einfach mal nette Podkarten schicken, so nach dem Motto. Also einfach an die Holde unter der bekannten Adresse und dann kriegt ihr das schon. Vielleicht mit der Bitte, sich auch mal verbal in diesem Podcast lautstark zu äußern. Das wäre doch schön. Ja, und wie ich einen der Stammhörer kenne, der sagt es ihr vielleicht sogar bei Gelegenheit selber. Den sieht man ja ab und zu. Schöne Grüße an dieser Stelle. Also, weiß auch nicht. Hier in der Spur kann ich nicht gehen, weil die ist rutschig. Und in dem Gerappel kann ich auch nicht gehen. Das ist abschüssig rutschig. Alles scheiße. Spikes bräuchte man jetzt. Was heißt Mann, ich? Die Glocken von Süng. Hartegasse Süng. Auch schon öfter gehört. Momentan fisselt es etwas von den Bäumen runter. Wir haben Plustemperaturen. Ich denke mal so bei 2 Grad. Doch. Doch, wir haben Plus. Ja, klar. Was denkst du denn? Zumindest auf der Veranda. Weißt du, die Dame macht das richtig. Die geht mit Trekkingstöcken. Ja. Auch hier, ne? Hier geht's. Da ist rutschig. Moin. Ja, alles sehr nett zusammengefahren. Also Hier wird wohl sehr viel gefahren in diesem Wald. Ja, was wollte ich sagen? Bitte? Eigentlich wäre gestern ein recht schöner Tag gewesen, um vielleicht einen Steinbruch begutachten zu gehen, aber aus diversen Gründen ging das nicht. Und letztendlich scheiterte es auch am Schnee, selbst wenn das terminlich jetzt funktioniert hätte. Denn der Schnee hätte definitiv seinen Reiz. Der Flieger über mir nicht wegen dem Lärm. Der Schnee hätte sicherlich seinen Reiz wegen der Kontraste. Aber er überdeckt auch ziemlich viel und dann sieht man nicht das, was man sehen möchte. Also ich kann mir gut vorstellen, dass hier im Schnee vielleicht Reste einer Lore oder ähnliche Sachen halt nicht mehr zu sehen sind. Ja, irgendwas ist immer, leider. Und so werdet ihr auf die NAE 001 Episode noch ein Weilchen warten müssen, für die dies interessiert. Und das ist auch noch so ein Ding. Früher gab es viel weniger Flugzeuge, die einem die ganze Zeit so... Also dieser Fluglärm, der geht mir echt auf den Zeiger. Hier wegen jedem Wichs irgendwie geflogen werden muss. Ist einer mit einer Enduro- und Stollenreifen durchgebrettert. Als wir oben am Steinbruch standen, war das eigentlich ein Motorrad oder war das ein Quad? Motorrad? Dann mutmaße ich, das war das hier. Enduro, ne? Hörte sich auch so an. Ich nehme an, keine Rennmaschine, sondern irgend so ein hochbockiges Ding. Hast du die gesehen? Dicker Tank, ziemlich hoch. Saß der Typ recht gerade drauf, nicht so liegend. Ja, Enduro. Ja, das meine ich. Passt auch hierzu. Da ist er einmal runtergefahren, aber auch wieder rauf. Hier hat er gedreht. Dann da runter in eine Wiese oder was? Ja, Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr. Selbstverständlich. Jetzt hier Fußgänger kämen, müsste der ja auch anhalten, ne? Weil 1,50 Meter kann er hier gar nicht. Oder gilt das nur für Autos bei Fußgängern und nicht für Enduros? Ja, geh noch einen Schritt. Genau, und da stehe ich nämlich bis zum Knöchel in der Pampe. Mhm. Ja, aber meine Füße nicht. Moin. Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Wobei ich jetzt glaube, auf diesem Eis ist damit Fahren nicht sehr viel. Da rutscht man weg und rotzt sich. Es wird dem Herrn nicht gefallen. Geht jetzt leicht bergab, da macht man besser kleine Schritte. Ansonsten liegt man direkt auch. Aber so die Ruhe im Wald kann man hier voll vergessen bei den ganzen Flugzeugen. Das ist schon bitter. Früher war das mal anders. Da waren die meisten Flugzeuge, die man hörte, dann die Phantomjäger. Und keine Linienmaschinen. Moin. Morgen. Na? Ja, eigentlich nicht, ne? Eigentlich sollte er bei mir bleiben. Tja, so ist er. So ist er. So ist er. Aber geht noch. Ja. Reiterhof im Schnee. Reitet auch niemand. Kein Sauerbraten unterwegs, wahrscheinlich zu kalt. Selbst mit Pferdedecke. Das ist natürlich möglich. Naja, je nachdem, wie er sich schreddert, könnte es auch Gaulasch geben. Und wer drauf sitzt, hat ja auch ein Problem, ne? Der fällt ja dann auch hart. Ah, fuck, rutschig hier, ehrlich. Aber eben mal ein bisschen die Erziehung unterminieren. Tja, das Hundi. Geh hier in der Mitte. Da ist es nicht so rutschig. Ich habe hier sehr gute Haftung. Schnee ist nicht sehr hoch. Ja, da war ich nicht auf dem Schnee. Immer wenn es knirscht, habe ich auch Haftung. Ja, die mache ich auch. Kleine Schritte mache ich auch. Ja, jetzt wissen wir ja auch, wie du an deine Schrittzahl kommst, ne? Deine Normalschritte, Gänsefüßchen. Wir hatten früher immer Vorteile, wenn man so Fuß von Fuß gesetzt hat. Weißt du, was ab? Du kennst ja, ne? Ja, je größer die Schuhgröße, desto schicker. Du wirst ja noch eine richtige Moderatorin. Wärmer als zuletzt. Wow. Willst du das jetzt jedes Mal sagen? Ja, jedes Mal. Ich werde das jedes Mal entsprechend würdigen. Ach Menno, ach Frau, können jetzt glaube ich direkt nach Hause, ne? Ja, ich wollte an dem Turm vorbei und dann. An dem Turm vorbei. Das habe ich mir fast gedacht. Aber den Weg hätte ich jetzt auch genommen. Gerade runter und dann. Der Turm, das ist ja da, wo du immer irgendwie diesen Wedel machst, ne? Ja, siehste. Kenne ich schon. Mhm. Gut, dass du die hier jetzt nicht tragen müsstest. Das wäre schon so ein Eiertanz. War schon wieder so ein scheiß Flugzeug. Es kommt einem heute irgendwie. Ja, ne? Alle paar Minuten. Was ist denn das? Ach, wieder eine Wandergruppe. Kriegen sie wieder den. Nee, die kriegen jetzt hier wieder den Bergbau erklärt, oder? Wenn er noch da ist, wird es wohl nicht sein. Du bist sehr auffällig. Sie gucken alle zu dir. Oder sie erwarten, dass der dicke alte Mann hier auf dem Weg auf die Fresse fällt. Kann auch sein. Freudige Erwartungshaltung. Aber wenn ich hier ins Rollen komme, dann ist das wie Kegeln. Dann bretter ich da unten voll durch diese Gruppe. Dann hat sich das auch erledigt. Wo geht denn der jetzt hin? Käppen? Ja, sieht so aus. Moin. Morgen. Und hat geklappt. Schön. Also bis hierhin ist dann der Schneepflug gekommen. Das ist wahrscheinlich auch ein anderer. Also hier fährt nicht nur einer mit dem Schneepflug. So, das meinst du. Ich dachte, der. Nee. Nee, es gibt hier so viele Leute, die einen Unimog haben und so viele Landwirte, die freizeitmäßig hier sich ein Zubrot verdienen durch Schneeschieben und Streuen. Da weißt du nie, wen du dann so kriegst. Und die früher bei uns waren, die waren ja halbwegs erzogen. Die haben dir nicht die Einfahrt zugeschoben. Aber im Moment scheint es ja eher so ein. Und konnten sie wegen dem, was wir da gelagert haben, ging das ja. Aber das war prima. Aber seit wir das nicht mehr lagern und da ein Auto steht, ist das halt blöd. Ja, egal. Ja, kannst du. Kannst du, ne? Kannst du. Kannst du. Mhm. Jetzt weiß ich, warum wir keine Geschenke gekriegt haben, vernünftig. Ja, guck mal, der Weihnachtshonk, der hängt hier immer noch an der Scheune. Aber wahrscheinlich stirbt der sowieso. Weil das ist ja hier alles Eternit, das ist ja hier bestes Asbest. Das Ding hier, das ist auch ziemlich gerissen, ne? Ja. Das Haus. Das ist noch eins von den alten damals aus dem Steinbruch. Und da vorne dieses Backstein-Ding. Die Treppe meinst du? Nee, da vorne, unter diesem Busch. Ach so, da. Ja, das ist ja irgendwie so ein Turm oder ein Ofen oder sowas. Aber ich mutmaße, hier war irgendwo die. Hier ist 60. Ich muss mal nachsehen. Also Altenlinde 60 und 58. Da nicht rein. Das ist eigentlich ein Automat. Nein, nicht Automat, aber Eier kannst du nehmen. 5 Euro für mich? Ha, war klar, ich wollte Eier mitnehmen. Hast du Geld? Hier gibt es auch Bücher. Das ist ja auch interessant. Das ist ja quasi auch eine Bücherbox. Ich habe aber nur Schein. Ist das schlimm? 5-Euro-Schein ist egal. 5-Euro-Schein. Ja. Hundekorken Sammelstelle. Büchertauschregal. Bücher tauschen, so funktioniert es. Jeder darf hier seine Lieblingsbücher gegen ein anderes Buch tauschen oder einfach nur ein tolles, interessantes Buch mitnehmen. Nimm das Buch deiner Wahl mit nach Hause und mach es dir gemütlich. Zeit für dich. Wir würden uns freuen, wenn das Regal fleißig genutzt wird und wir alle einander eine Freude bereiten können. Gibt's ja noch? Was weiß ich. Ja, aber gibt's ein Liter Milch 1,30. Vor Verzehr bitte abkochen. Ein Automat. Abgabe nicht unter 1 Liter. Und handverlesene Kartoffeln aus Kürten. Ja, handverlesen. Ich weiß nicht, welche gekauft hätte, aber. Ja, sind da 2,5 Kilo? Würde ich sagen. Man müsste eigentlich eine Waage dabei haben. Eine Waage dabei haben. Zumindest mal so. Wir haben doch diese Handwaage, die nehmen wir demnächst mal mit. Das ist nämlich neu. Ja. Die Handwaage. Ich hoffe, dass da keine Batterien drin ausgelaufen sind. Das wäre es jetzt natürlich noch, aber ansonsten wäre das schick. Dann kannst du nämlich direkt nachwiegen, ob das auch wirklich so viel ist. Dann wirst du nicht beschissen. Ja, aber das ist hier vom Gebäude her, dieses alte Bruchsteinzeug. Das könnte gut sein. Wie gesagt, ich muss das mal nachlesen, wo das war. Der Bremsberg, verdammte Axt. Ich wusste ja gar nicht. Du hast eine Tuning-Firma. Hammer. Das hier... Oder bei der 56 ist diese, das könnte natürlich auch hier sein, weil vielleicht ist dieses Bruchsteinding, was hier so zugewachsen ist, Altenlinde 56, vielleicht war da das Bremshaus, also vielleicht war da die Trommel drin, weißt du? Das heißt, das hier kann ja sein, obwohl hier runter, das muss ja bis zum Bahngleis gegangen sein, ne? Das muss ja über die Straße rüber, weiß ich nicht, muss ich echt mal nachsehen. Interessantes Kennzeichen. Muss man eigentlich keine Länderkennung mehr auf dem Wagen haben? Aha, tja. Komisch. Ist den Hühnern zu kalt draußen? Die müssen dann nur lang genug scharren, dann ist der Schnee weg und dann sind sie auch auf dem Grund. Das ist ja auch noch rutschiger Biofilm. Ich hoffe, das war keine Hundescheiße oder so. Tja. Luft außer Betrieb. Das heißt ja, dass, wenn Luft hier außer Betrieb ist, war ja neulich schon, das ist das ja genauso wie in der Esso. Also die Assess und die Esso, die haben keine Luft mehr für Räder. Das ist der Aral, die einzigen, die das noch haben. Ich fahre ja immer in der Esso und in Ruhe oder direkt in Weihnachtshagen und DFT. Haben die noch so ein Handding? Ja. Hier schön. Ja, dann weiß man, dass man wenigstens da hinfahren kann, wenn man Reifendruck prüfen möchte. Wobei das sehr praktisch ist. Du musst einfach nur einstellen. Den Reifendruck vorwählen, das Ding auf den Reifen tun und dann macht er so lange hin und her, bis der Reifendruck stimmt und dann piepst er. Und dann kannst du den nächsten Reifen nehmen. Das ist ganz einfach. Wenn du zu lange brauchst, hat sich nicht wieder zurückgefüllt. Da habe ich noch nie Probleme mit gehabt. Wie lange brauchst du denn? Bis ich teilweise die Dinge abgeknibbelt habe, dauert. Da muss ich vorher alle abmachen, dann kann ich da rumgehen. Also, das hatte ich ja noch nie. Doch, ich habe die teilweise nicht aufgedreht. Warum drehst du die denn dann so fest? Damit ich sie nicht verliere. Also, wenn du sie zu fest drehst, dann ist irgendwann die Kappe oben mal ab. Da hast du nur noch einen Ring. Hat da einer irgendwas gegengesprüht oder? Da am Tor, in der Mitte. Schickt mir jemand was? Ja, ich hatte ja Daten angemacht, wegen Standort, wegen Google und hab's nicht wieder abgestellt. Das ist dumm. Je nachdem, was da kommt. Also, hallo. Ah ja. Es hallt etwas aus ehemals. Das piepst hier gerade. Es gibt neue Rechercheergebnisse. Dank Frank. Werde ich mir zu Hause mal anschauen. Sind ja gleich da. War ja heute nicht so üppig. Unterhaltungstechnisch. Aber naja, kann ja nicht immer wie immer sein. Uhuhuhu. Aber siehst du, es taut. Gut, dass ich gestern noch das Eis weggemacht habe. Größtenteils. Schön war's. Wer hätte gedacht, dass es in den heutigen Zeiten sowas noch gibt? Also Schnee. Doch lasst mich nicht über Dinge monologisieren, die es bald nicht mehr oder nur noch ganz selten gibt. Es gibt Spannenderes, um nicht zu sagen Mintigeres auf dieser Welt. Jetzt fragt ihr euch sicher, fernab jeglicher Rhetorik, was zum Geier spannender sein könnte als Schnee während des Klimawandels und was Mint damit zu tun haben könnte. Hier kommt auch schon die Antwort. Neulich sprachen die geschätzten Protagonisten von MinCorrect in ihrer Episode 233 über das Thema Audioheilung mit Frequenzen. Faszinierend, dachte ich. Endlich mal eine sinnvolle Anwendung für meine Synthesizer, wenn man von meinen Oscar-verdächtigen Filmmusiken absieht, zu denen derzeit leider noch die Filme fehlen. Egal. Nichtsdestotrotz habe ich weder Kosten noch Mühen gescheut, über einen Zeitraum von 42 Nanojahren auf sauteuren Synthesizern Frequenzen derart zu verschwurbeln, dass das ultimative Frequenzspektrum entstand. Warum ein Frequenzspektrum? Nun, Einzelfrequenzen bewirken lediglich Einzelheiten. Nur ein Spektrum vieler sich addierender, subtrahierender und überlagernder Frequenzen schaffen eine Synthese ganzheitlicher Konsonanz, die dennoch als Komposition multipler Dissonanzen und Schwebungen in vielfältigster Weise primär über das Ohr, das akustische Tor des Körpers, Einfluss auf Körper und Geist nehmen, so auch hier im nachfolgenden Outro. Allerdings sind einige Vorbereitungen notwendig, den Körper vorzubereiten. Um eine optimale Wirkung zu erzielen, bringe dich in eine entspannte Rückenlage, vorzugsweise auf dem Bett oder einer weichen Matte, und schließe die Augen. Lege die Arme neben deinen Körper, die Handflächen nach unten. Konzentriere dich nun auf deine Beine. Spanne die Beinmuskeln an und entspanne sie bewusst, Muskel für Muskel. Erst rechts und dann links. Beginne bei den Zehen. Lasse dann die Unterschenkelmuskulatur locker. Und nun die Oberschenkel. Bemerke die Schwere der erschlafften Beine. Atme ruhig und tief ein. Halte deinen Atem 3 Sekunden, dann atme langsam und tief aus. Warte 3 Sekunden, bevor du erneut ruhig und tief einatmest. Konzentriere dich nun auf deine Arme. Spanne die Armmuskeln an und entspanne sie bewusst, Muskel für Muskel, erst links und dann rechts. Beginne mit den Fingern. Lass die Unterarme sacken, dann die Oberarme und die Schultern. Bemerke, wie schwer die Arme neben dir ruhen. Beuge deine Mittelfinger unter die Handfläche, sodass sie auf dem 2. Fingerglied aufliegen. Lasse alle anderen Finger locker gestreckt. Entspanne nun deine Hände. Konzentriere dich auf deine Atmung. Einatmen, halten. Ausatmen, halten. Bemerke deinen Kopf und deinen Nacken. Spanne kurz die Nackenmuskulatur an und entspanne sie wieder. Lass deinen Kopf in die Matratze sinken. Konzentriere dich erneut auf deine Atmung. Einatmen, halten. Ausatmen, halten. Jetzt wäre der richtige Moment, das Outro zu starten und sich ganz den Frequenzen hinzugeben. Hinweis: Solltest du dazu aufstehen, musst du leider von vorn beginnen. Da du nun allerdings weißt, wie du dich vorbereiten musst, sollte das nun zügiger vonstatten gehen. Pro-Tipp: Lege einen Zeigefinger locker auf den Startknopf der Fernbedienung. Es ist leicht, mit ein wenig Konzentration den Finger nach dezentem schnellen Druck wieder erschlaffen zu lassen. Und mit diesem Bombentipp endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 126 vom 27.01.2023. Ich danke fürs Zuhören, bleib gesund und mir gewogen. Was mit dem nun folgenden Frequenzschwurbel eigentlich kein Problem sein sollte. Völlig umsonst. Dank mir später. Und vergesst nicht, beim Hören ruhig und tief weiteratmen. Thank you. Und das hast du jetzt echt bis zum Ende gehört. Faszinierend. Denn das war, wie bereits erwähnt, völlig umsonst, weil Schwurbel. Obwohl, wenn du alles richtig gemacht hast, hattest du vielleicht 16 Minuten völlige Entspannung in dieser stressigen Welt. Und das ist doch auch mal was, oder?